Der Präsident streckt seine Hand aus in Richtung islamische Welt und setzt auf Kooperation. Nicht begeistert waren die Konservativen in den USA rund um Dick Cheney, den früheren Vizepräsidenten. Der höhnt jetzt, Obama solle seine Entschuldigungstournee rund um die Welt abblasen. Aber skeptisch war man auch in Israel. Dort fragt sich die konservative Regierung, ob die USA ihren Kurs in Nahost ändern will. Und in der Tat, Barack Obama soll einen Friedensplan vorgelegt haben, wonach in 2 Jahren eine Lösung ausgehandelt werden soll. Und sein Gesandter George Mitchell ist in Jerusalem und Ramallah und fühlt dort wohl vor. Sebastian Engelbrecht in Tel Aviv, wie diskutiert man denn in Israel diesen 2-Jahres-Plan von Obama, wenn es ihn denn gibt? Ja, dieser 2-Jahres-Plan, der wird tatsächlich diskutiert und der israelische Außenminister Lieberman hat gestern schon in seiner gewohnt zynischen und skeptischen Art schon darauf hingewiesen, dass dieser 2-Jahres-Plan für ihn wohl keine Orientierung sei. Da hätte es ja schon viele Pläne gegeben, etwa die Roadmap und vorher die Osloer Verträge, die auch Termine gesetzt hätten und Fristen gesetzt hätten. Und das hätte ja auch nicht zur Folge gehabt, dass diese eingehalten worden wären. Insofern wird das hier diskutiert und natürlich sind auch die Zeitungen eifrig dabei, das zu zitieren. Aber ernst genommen wird das hier noch nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass Obama selbst dies noch nicht vorgestellt hat, sondern lediglich 2 ägyptische bzw. Londoner Zeitungen dies berichtet haben. Also es gibt den Friedensplan noch nicht schwarz auf weiß. Es gibt ihn nicht schwarz auf weiß, sondern unter Berufung auf Vertreter der ägyptischen Regierung haben Zeitungen davon berichtet, der Friede soll in 2 Jahren kommen. Das habe Obama am Donnerstag Vertretern der ägyptischen Regierung gesagt. Jetzt wird aber deutlich, und diese Gerüchte rücken sich nun ein wenig zurecht, jetzt wird aber deutlich, dass diese 2-Jahres-Frist, von der Obama gesprochen hat, auf Druck der ägyptischen Regierung überhaupt erst in den Plan hineingekommen sein soll. Denn die Ägypter, der ägyptische Geheimdienstchef Omar Suleiman und der ägyptische Außenminister Abul Reid haben wohl Obama dazu gedrängt, diese 2-Jahres-Frist einzufügen. Der Erfolg der arabischen Friedensinitiative sei nur dann zu garantieren, wenn innerhalb von 2 Jahren substanzielle Fortschritte in diesem Friedensprozess schon erzielt würden. Was sind denn, Sebastian Engelbrecht, die Ecksteine dieses Friedensplans von Barack Obama neben der 2-Jahres-Frist? Das ist nicht bekannt. Bekannt ist tatsächlich nur die Frist und die Ecksteine sind ja ohnehin bekannt. Natürlich ein Ende des Siedlungsbaus und ein Rückzug der Israelis aus den besetzten Gebieten und entsprechend natürlich ein Bekenntnis zur Gewaltfreiheit der Palästinenser und eine Anerkennung des Staates Israel. Das sind sicherlich die Eckpfeiler, aber das ist bislang nur Spekulation. Beim Thema Siedlungen behauptet ja die israelische Regierung, wir bauen gar keine neuen Siedlungen. Das ist nur natürliches Siedlungswachstum. Was versteht die israelische Regierung unter natürlichem Wachstum der Siedlungen? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt eben sogenannte legale und illegale Siedlungen und die israelische Regierung spricht von dem Wachstum innerhalb der legalen Siedlungen. Die illegalen Siedlungen, das sind diese Außenposten, die können ruhig geräumt werden und da hat die Regierung Netanyahu ja inzwischen auch einige geräumt. Aber dann gibt es eben legale, vom Staat geförderte und anerkannte Siedlungen und die haben bestimmte staatlich anerkannte Grenzen, die natürlich von Israel willkürlich gesetzt worden sind. Und innerhalb dieser Grenzen, dieser gewissermaßen kommunalen Grenzen, dürfe eine Siedlung weiter wachsen. Aber da ist natürlich jetzt auch schon die Frage, wie weit werden diese Grenzen gezogen? Und da hat die entscheidende Frage der Innenminister Eli Yishai von der religiösen Schass-Partei in den letzten Tagen gestellt. Er hat gesagt, er sei dafür, man sollte doch jetzt diese Grenzen erweitern. Und entsprechend kann dann das natürliche Wachstum innerhalb der Siedlungen auch weiter vonstatten gehen, als das bisher gedacht war. Insofern bleibt auch bei dieser Formulierung viel Interpretationsspielraum. Noch kurz die Frage, Herr Engelbrecht, wie schwer wird es denn Obama haben, die konservative Regierung in Israel zu Taten und Verhandlungen zu bewegen? Er wird es schwer haben, aber er erntet jetzt schon die ersten Früchte, denn er hat den Premier Netanyahu so weit gebracht, dass er bereit ist, am kommenden Sonntag eine Rede zu halten. Er wird in der Bar-Ilan-Universität, das ist eine konservativ orientierte, religiös orientierte Universität in der Nähe von Tel Aviv, dort wird er eine Rede halten und es sieht so aus, als würde er sich dort zum ersten Mal in seiner politischen Historie, in seiner politischen Biografie zur Zwei-Staaten-Lösung bekennen und wahrscheinlich wahrscheinlich zur Roadmap, dem internationalen Friedensfahrplan. Und insofern muss man sagen, Obama hat hier schon harte Arbeit geleistet, zusammen mit seinem US-Sondergesandten Mitchell. Information aus Tel Aviv von Sebastian Engelbrecht. Besten Dank.